Abschnitt 3 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vor dem Kadi und vor dem Strafsenat in Algier. Den Kadi, mit dessen weisem Spruch die Märchen aus Tausend und einer Nacht enden, den gibt's im Orient immer noch. Viele Stufen muss man vom Gouvernementsplatz hinabsteigen, um zum Eingang der Jama Jedid, der größten Moschee Algeriens, zu kommen. Aber der Bau ist so hoch, dass die weiße Wölbung mit dem goldenen Halbmond wieder hinaufragt in das europäische Häuserkarree und eine zinnenumrahmte Halbkugel mitten darin liegt, zwischen Handelskammer, Rathaus, Börse und Bronzemonument. Fremd, alt, groß und geheimnisvoll. Vom Platz aus führt ein schmaler Seiteneingang direkt in die Höhe der Kuppel. Man tritt in einen kahlen Vorraum. Gegenüber der Türe ist ein ebenso kahles Kämmerlein. Links geht's zur Mahakma, der Gerichtsstube, wo der Kadi amtiert. Seit 300 Jahren in demselben Raum, seit 1000 Jahren auf dieselbe Art. Ließe sich denken, ein Kadi sei jung? Nun, unserer ist alt. Unter seinem weißen Bart schlingt sich der weiße Licham, als gelte es jeden Augenblick, ihn vor den Mund zu legen, um sich vor dem Samum zu schützen. Des Kadis Stirn verschnürt ein golddurchwirktes Turbantuch, und die goldene Brille gibt ihm, der Achtung von Amts wegen genießt, überdies das Ansehen tiefer Buchgelehrtheit. Er sitzt in breitem Sessel auf einem Podium. Die braune Täfelung der Wand liefert ihm den Hintergrund. Zu der Kalifenzeiten mag der Richterstuhl ein Thron gewesen und die Drapierung der Wand von einem Teppich gebildet worden sein. Damals fehlten wohl auch die Aktenschränke und die Barriere, die den Gerichtshof vom Volk der männlichen Kläger, männlichen Beklagten und männlichen Zeugen trennt. Die weiblichen sind dahinter, in den kahlen Raum gepfercht, und nur durch Gitterfenster dürfen sie, die tief Verschleierten, den Gang der Verhandlungen verfolgen. Und nur durch die Gitterstäbe erheben sie Klage, sprechen sie Worte der Verteidigung oder erstatten Zeugenaussage. Nicht minder ehrwürdig als der Kadi, die beiden beturbanten Hilfsrichter zu seinen Füßen. In beinahe demutsvollem Ton bringen sie ihre Einwände vor. Der Mufti rechts die Belastenden, der Mufti links die Entlastenden. Neben ihnen sitzt je ein Schreiber, auf dem Kopf die rote Shishia, die afrikanische Ausgabe des Fes, besorgen sie Namensaufruf, Vorlegung der Aktenstücke und Protokollierung der Urteilssprüche. Nicht lange dauern die Prozesse, kaum eine Viertelstunde jeder. Es sind die kleinen Zivilstreitigkeiten der arabischen Händler aus dem Bazar und dem Hafen, der Zank der Mieter aus den Häuschen des Kasbah-Viertels und Konflikte religiöser Art. Die meisten Vorgeladenen sind nicht erschienen. Man leistet gewöhnlich erst der zweiten oder dritten Ladung Folge. Die aber, die gekommen sind, verhalten sich respektvoll. Eine Handbewegung des Kadi und der erregteste Beklagte unterbricht seinen langatmig angelegten Sermon. Und doch ist dieser Streit um ein paar Franken, diese Feindschaft um Weiberklatsch nur objektiv geringfügig. Für die armen Eingeborenen sind sie wichtig. Sonst kämen sie nicht zum Kadi gelaufen. Schlimmer ist es, wenn sich die Beherrscher des Landes mit einem Delikt befassen. Sie, die freigebig sind mit Todesurteilen und Verbannungen und Kerkerstrafen gegen den verachteten Indigène. Sie, vor denen man sich nicht verteidigen kann, weil sie die Sprache und die Sitten nicht verstehen. Sie, die die Macht haben, den Mohammedaner in seinem eigenen Lande zur Dienstpflicht gegen das eigene Land zu zwingen, ihn einzusperren oder zu töten, obwohl sie ungläubige Hunde sind. Weh dem, der dem Kur korrektionell in die Hände fällt. Wer seiner Pflicht als Bluträcher Genüge getan, wer den Pferdedieb erschossen oder den Ehebrecher erstochen hat, wie es die Ehre erfordert, tut am besten daran zu verschwinden. Die Stammesgenossen verraten keinen, und die Urteile, die erlassen werden, erfährt der Täter nicht. Tapeziert sind die Wände des Justizpalastes mit offiziellen Anschlägen von gleicher Art. Lamu Mohammed Ben Ali, genannt Felkani, 42 Jahre alt, geboren 1884 in Beni Felkai im Regierungsbezirk Setif, Sohn des Ali Ben Mohammed und der X, Klammer auf, der Name von Gattin oder Mutter, ist seltsamerweise den Gerichten niemals bekannt, Klammer zu, Tagelöhner, wohnhaft im Douar Mentano, Kreis Perigoville, Witwer ohne Kinder, des Lesens und Schreibens unkundig, von der Justiz nicht ergriffen, wird hiermit in Contumatiam schuldig gesprochen, am 13. Oktober 1925 in Maison Carré, Regierungsbezirk Alger, vorbedacht den Tegali Haon Ben Mohammed aus dem Douar Mentano getötet zu haben und nach dem Code Penal Artikel 295 und 304 des Paragraphen 3 zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt. Die französischen Gendarmen werden keinen dieser verurteilten Lamu Mohammed finden. Wohl aber findet jeden der Dolch des Vaters oder des Sohnes von jedem ermordeten Tegali Haon Ben Mohammed. Das mag kulturlos und unheimlich sein, schwerlich jedoch kulturloser und unheimlicher als die Verhandlungen gegen Einheimische vor dem französischen Richter. Ein Mann aus der Großkabylie muss, oh Schande, ohne Turban über dem in verkümmerten winzigen Löckchen geringelten Schwarzhaar vor Gericht stehen. Zwei Gendarmen flankieren ihn. Unten sitzt der Privatbeschädigte und ein Zeuge, gleichfalls ohne Turban über dem Karakülfell des Scheitels. Und alle Stehplätze sind mit den von weit her gekommenen Dorfbewohnern gefüllt. Niemand wagt es, einen der leerstehenden Stühle zu benutzen. Niemand versteht die Richter, die Thronen im Talar mit weißen Bäffchen, zwei mit Monokel, einer mit Kneifer. Niemand versteht die gelangweilte Rede des Staatsanwalts und die kurze Replik des Ex-Offo-Verteidigers. Der Angeklagte schaut apathisch drein. Der junge Bursch auf der Privatklägerbank starrt alle Redner an, als müsse Allah ihm plötzlich die Eingebung der französischen Sprache schenken. Traurig und anteilnehmend sind die Landsleute über die Brüstung des Stehparterres gebeugt. Ob der Kläger mit der Gattin des Beklagten wirklich nur geredet habe, als dieser den Schuss abfeuerte? Diese Frage wiederholt der Dolmetsch resigniert und erhält keine Antwort, so entlastend sie wäre. Die Muselmannen, die keine Frau in die Gerichtsstube lassen, würden niemals die Ehre einer Frau bloßstellen, am allerwenigsten vor den Giauers. Von meuchlerischer Mordabsicht, deklamiert der Staatsanwalt, habe sich doch der Angeklagte geäußert, er werde den Burschen sehr bald, der Hohe Gerichtshof wird entschuldigen, dass ich hier ein derart brutales Wort in den Mund nehmen muss, verdoppeln. Nun spricht der Anwalt. Er glaubt, es sei mehr als eine Plauderei gewesen, was den Schuss des eifersüchtigen Gatten veranlasste, und gibt, Klammer auf, anscheinend ist der Kommunist oder Anarchist, Klammer zu, den Europäern die Schuld an dieser und jeder anderen Schießerei. Denn sie waren es, die den Eingeborenen die Gewehre brachten. Der Gerichtshof verließ das Urteil. Der Dolmetsch übersetzt es. Der Angeklagte duckt sich und wird abgeführt. Die Kabylen aus seinem Dorf schleichen aus dem Saal. Die Verhandlung hat kaum eine halbe Stunde gedauert und ein Sohn der freien Berge muss auf 3 Jahre ins Gefängnis. Weil er getan, was ihm die Gesetze seines Volkes vorschreiben und was den Gesetzen der Machthaber widerspricht. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.